Kapitel 3 Übung A1 Im Hotel Hören und lesen Sie. Guten Tag. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Grüß Gott. Möchten Sie ein Doppelzimmer? Nein, wir möchten gerne zwei Einzelzimmer. Zwei Einzelzimmer? Moment mal. Ja, Sie haben Glück. Wir haben noch Einzelzimmer frei. Wie lange möchten Sie bleiben? Zwei Nächte. Was kostet ein Einzelzimmer? Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Mit Frühstück? Nein, der Preis ist ohne Frühstück. Das Frühstück kostet 20 Euro extra. Das ist teuer. Hat das Zimmer einen Internetanschluss? Ja, alle Zimmer haben einen Internetanschluss, einen Fernseher, eine Minibar und ein Bad. Gibt es auch ein Hotelrestaurant? Ja, natürlich. Ein italienisches Spezialitätenrestaurant. Gut, wir nehmen die Zimmer. Ich brauche noch Ihre Adresse. Hauptstraße 25 in Marburg. Was ist Ihre Postleitzahl? 35037. Danke. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Nein, ich zahle bar. Und du? Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Hier sind Ihre Zimmerschlüssel. Ihre Zimmernummer ist die 405 und Ihre Zimmernummer ist die 407. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Danke.